1. Einsam Davids, bestimmt für den Musikmeister. 2. Jahwe, rett mich vor bösen Menschen und beschütz mich vor gewalttätigen Personen. 3. Dies Menschen planen Böses in ihrem Herzen und provozieren tägliche Konflikte. Fup kaya sind ist schoff wie die eine Schlange, und ihr Wort sind giftig wie Ottengift. 5. Jahwe, beware mich vor den Gottlosen und beschütz mich vor gewalttätigen Menschen, die darauf abzielen, mich zu Fall zu bringen. 6. Hochmütig haben mir versteckte Schlingen und Strick gelegt, ein Netzem Wegrund ausgebreitet und mir fallen gestellt. 7. Ich sag zu Jahwe, du bist mein Gott. Ho, Jahwe, mein Dringens Flehen, 8. Jahwe, Herr, du bist mein Machtig Hilf, du beschatz mich am Tag des Kampfes 9. Jahwe, erfull nicht die Wunsch der Gottlosen und lass ihr Bosen Absichten nicht gelingen 10. Lass die Genigen, die mich umgeben, nicht triumphieren, moge das Unheil, das ihr Wort stiften, sie selbst bedecken. 11. Erlasse Gluhend Kollen auf sie herabregnen und werf sie ins Feuer und in tief Gruben, damit sie nicht wieder aufs Ten können. 12. Ein Verliumde Word im Land keinen besten haben, das Unglück Word die Gewalttätigen unaufholig verfolgen. 13. Ich weiß, dass Jahwe sich für die Sache der Elenden einsetzen und den Rechtsstreit der Armen entscheiden wird. 14. Die Frommen jedoch werden deinem Namen danken, und die Aufrichtigen werden in deiner Gegenwart leben.